Ach, ich fühle mich hundeelend. Dieser Ausdruck kommt noch aus einer Zeit, in der Hunde keine geliebten Haustiere waren, sondern ein schreckliches Leben hatten. Wenn jemandem hundeelend ist, fühlt er sich genauso schlecht wie damals ein Hund. Nun sind Sie an der Reihe. Sie hören immer einen Satz und dann ein Signal. Formulieren Sie den Satz mit den gelernten Wörtern neu. Danach hören Sie eine Modellantwort dazu. Morgen wird es ganz sicher schneien. Morgen wird es todsicher schneien. Wenn es schneit, ist es immer richtig kalt. Dann ist es immer eiskalt. Ich fühle mich so unglücklich. Ich fühle mich hundeelend. In dem Kleid siehst du wunderschön aus. In dem Kleid siehst du bildhübsch aus. Vorsicht, er ärgert sich noch immer extrem. Vorsicht, er ist noch immer stocksauer.